der Sender strahlt die Liebe aus und überträgt die alte Botschaft. Das Signal erreicht dein Herz, wo du auch bist, ist er längst da. Du fragst dich, ist da oben keiner mehr? Hörst nur Rauschen, meinst, dass nichts mehr geht. Auf Gott zu hören ist nicht schwer. Wer hat dein Herz verdreht? Der Sender strahlt die Liebe aus und überträgt die alte Botschaft. Das Signal erreicht dein Herz, wo du auch bist, ist er längst da. Du hast eingeschaltet, nur ein Stück erkannt, und was wahr ist, wurde klar. Bist anstatt zu hören weggerannt, doch bleibt seine Liebe wahr. Der Sender strahlt die Liebe aus und überträgt die alte Botschaft. Das Signal erreicht dein Herz, wo du auch bist, ist er längst da. Stell dich der Wahrheit, vor der du fliehst, und höre Radio. Empfange Wellen, die du nicht siehst, und werde der Sender strahlt die Liebe aus und überträgt die alte Botschaft. Das Signal erreicht dein Herz, wo du auch bist, ist er längst da. Alte Botschaft.